Stille Tage in Key West. Kriminalhörspiel nach dem Roman Sunburn von Lawrence Shames. Aus dem Amerikanischen von Jacqueline Chuss. Komposition Peter Zwetkow. Hörspielbearbeitung und Regie Peter Michel-Ladiges. Er saß am Pool in Key West. Es war Januar, Dämmerung. Seine warme Brise bewegte die Wedel der Palmen. Ja, sicher. Schade finde ich eine ganze Menge in meinem Leben. Vincente Delgado war nach dem Tod seiner Frau aus dem kalten New York zu seinem unehelichen Sohn Joey Goldman nach Florida gekommen, um etwas auszuspannen. Aber wisst ihr... Joey und seine Frau Sandra und Andy the Dandy D'Ambrosia saßen mit am Pool und sahen verloren in den grünen Himmel im Westen. Ist es nicht komisch? In Filmen, da kommt immer so ein uralter Typ vor. Total am Ende, kein Haar mehr auf dem Kopf, kein Zahn mehr im Maul, trägt eine Gummiunterhose. Und bläst sich auf, er habe nichts zu bereuen in seinem Leben, würde alles wieder genauso machen, wie es war. Das ist doch... Vincente nahm einen Schluck Wein und schaute auch in den grünen Himmel im Westen. Entweder ist es ein Dickschädel, der nicht zugeben kann, Fehler gemacht zu haben, oder sein Gedächtnis ist total im Arsch, bezeichner. Dass er sich an nichts mehr erinnert, was er getan hat. Aber ich erinnere mich. Eben, Bob. Deshalb sage ich dir ja, schreib's auf. Vergiss es, Joey, Leute wie wir schreiben nichts auf. Stimmt das, Andy? Mhm. Andy D'Ambrosia hatte sich vor mehr als 10 Jahren nach einem Herzinfarkt aus New York nach Key West zurückgezogen. Eine Menge Typen wie wir können kaum lesen. Okay, aber davon abgesehen schreiben wir nichts auf, weil wir eben nichts aufschreiben. Stimmt. Andy the Dandy streichelte den uralten blinden Chihuahua, der in seinem Schoß schlief. Außerdem, dann können andere das lesen. Darum geht es doch. Wem geht es darum? The Dandy hieß er wegen seiner edlen Hemden aus Leinen oder Seide in Minzgrün, Lavendel und Mitternachtsblau. Nein, Joey, aufschreiben. Vergiss es einfach. Am nächsten Tag gegen 5:30 abends saß Joey Goldman mit seinem Freund Artie Magnus im Eclipse Saloon. Jeder von uns hat doch ein Buch im Kopf. Das ist auch eine von diesen lahmen demokratischen Lügen. Artie hätte selbst gern mal ein Buch geschrieben. Stattdessen war er vor 3 Jahren in Key West beim Sentinel als Lokalredakteur gelandet. Nimm doch Key West hier. In jeder Bar findest du einen Haufen Idioten, die glauben, sie hätten eine große Story auf Lager, bloß weil sie hier leben. Joey nippte an seinem Rum mit Orangensaft. Der, an den ich denke, ist aus New York. Noch so ein Ort, wo die Leute glauben, das macht sie automatisch interessant. Es ist mein Vater. Oh, sorry. Artie trank einen Schluck Bier. Seine Frau ist vor ein paar Wochen gestorben. Deine Mutter? Nicht meine Mutter, bloß seine Frau. Eine lange Geschichte. Aber jetzt, nach 47 Jahren, erwartet ihn keiner mehr zu Hause. Ganz schön hart. Artie kannte das, seit er in Key West war. Wirklich hart. Aber was soll man machen? Ja, deshalb dachte ich, ein Buch könnte vielleicht... Hör mal, Joey, wenn dein Vater seine Erinnerungen aufschreiben will, ist das okay, aber unter uns, ein Buch ist eine andere Sache. Nicht bloß eine Reihe von Erinnerungen. Sicher hast du recht. Ich meine, du hast Erfahrung damit, nicht wahr? Er hatte Artis wundesten Punkt getroffen. Denn herausgekommen war bei ihm bisher nur ein rundes Dutzend Notizhefte mit Ideen, Entwürfen und Skizzen. Dein alter Herr, Joey, meinst du wirklich, er hat eine Story? Ich denke schon. Komm schon, Joey. Artie. Huh? Aber das bleibt ganz unter uns. Off the record, ja? Ja, klar. Kein Scheiß jetzt. Ja, Joey, ganz klar. Mein alter Herr, er ist der Padrone. Das gibt es so nicht. Artie versuchte nachzudenken. Goldman? Versuch es mit Delgado. Vincente Delgado. Ach du Scheiße. Tu mir den Gefallen, vergiss es. Zwei Tage später, an einem strahlenden Samstag, tauchte bei den Goldmans Gino Delgado auf, der ehrliche Sohn von Vincente. Eine Tussi am Arm, mit vorstehenden Titten und flachem Hintern, wie immer bei Gino. Das ist Debbie. Sie wird euch gefallen. Wie hübsch ist es hier? Florida. Herrlich. Kann ich euch was anbieten? Nein, nichts, Joey. Wir wollten nur schnell Hallo sagen. Müssen im Hotel einchecken und duschen. Wo wohnt ihr denn? Im Flagler, mit Blick aufs Meer. Das Allerfeinste. Sandra und Joey warfen sich einen Blick zu. Ihr kommt später nach zum Abendessen und seid meine Gäste. Ich dachte, wir essen alle hier. Was? Lass Sandra mal aus der Küche. Mr. Delgato? Ja? Ich wollte nur sagen, dass es mir sehr leid getan hat mit Ihrer Frau. Komm schon, Debbie, wir müssen los. Danke, das ist lieb von Ihnen. Vincente und Andy the Dandy saßen am Strand und sahen in die untergehende Sonne. Kinder, du hast nie welche gehabt, nicht, Andy? Meine Frau, weißt du. Ihre Innereien. Und die Mädchen? Ach, die Mädchen. Weißt du, es war nie wie mit dir und Thelma. Ich habe getan, was man so tut. Aber in Wahrheit war ich viel glücklicher zu Hause bei meiner Frau. Glücklich zu Hause? Habe mich zu Tode gelangweilt. Die ganzen Heiligen, die Kerzen, immer das Nähzeug zur Hand. Nein, ich beneide dich, Andy. Andy the Dandy streichelte seinen altersschwachen Chihuahua, dessen weiße Hundehaare über sein blaues Seidenhemd rieselten. Don Giovanni, dieser Scheißgötter, ist das Einzige, wie ein Kind in meinem Leben. Ja, mit Kindern hat man so seinen Ärger. Die Sonne stand jetzt tief über dem Horizont. Und auf dem Wasser lag ein Glanz von graugrünem Aluminium. Nimm meine beiden Jungs. Joey, du hast recht, Andy. Seine Mutter, die habe ich wirklich geliebt. Mit ihr hätte ich mein Leben verbringen sollen, aber schädlich habe ich es nicht getan. Deshalb will Joey alles sein, was ich nicht bin. Mit unserer Sache will er nichts zu tun haben. Und ich kann es ihm nicht verübeln. Eine schmale Wolke zog über die Sonne, die den Horizont berührte. Und Gino, der glaubt, er tut genau das, was ich von ihm erwarte. Aber Andy, wenn ich mir Gino ansehe, kriege ich einen Krampf im Magen. Er denkt nicht nach. Er hat kein Gefühl für die Dinge. Ja, Vincente. Wie guckst du dabei, weißt du? Ich meine, dass die beiden Jungs sich dermaßen umkrempeln müssen, so zu sein wie ich. Oder nicht wie ich. Wenn sie besser verstehen würden. Weißt du, Vincente, ich bin nicht sicher, ob Söhne je verstehen. Nimm Joey. Tief drin glaubt er wahrscheinlich, was weiß ich. Aber Gott ist mein Zeuge, Andy, das ist nicht die ganze Geschichte. Was wir getan haben, dafür hatten wir Gründe. Joey kennt die Gründe nicht, Gino kennt die Gründe nicht. Die flache, orangene Kugel der Sonne quetschte sich in den Horizont und der Tag war zu Ende. Es muss doch einen Weg geben, ihnen zu sagen, was du ihnen sagen willst, ohne zu sagen, was du ihnen nicht sagen willst. Am Sonntagmorgen in New York waren es minus 8 Grad und an den Fenstern im Büro des FBI, Abteilung Organisiertes Verbrechen, klebten schmutzige Eisblumen. Meine Herren, wir sind hier, um den neuesten Stand der Dinge zu besprechen. Was gibt's denn Neues? Es gibt nichts Neues. Das ist der springende Punkt. Harvey Mannheim, Leiter der Abteilung, hatte von oberster Stelle eine Rüge erhalten. Wie lange ist Vincente Delgado nun am Drücker? Bald 3 Jahre. Und was liegt gegen ihn vor? Nichts. Er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Ben Hawkins, der einzige Schwarze der Abteilung und seit 16 Jahren dabei, trug immer einen dunklen, eleganten Anzug. Erinnern Sie sich vielleicht an die großen Töne, die wir gespuckt haben, als Kathy in den Knast marschierte? In Zukunft könnten wir jeden Ihrer Anführer anklagen. Von uns hat das keiner gesagt, Harvey. Das haben Sie gesagt. Das Büro hat es gesagt. Frank, was tut sich zurzeit? Frank Padrino sah aus wie ein gealterter Footballspieler und kannte die Mafia besser als die Mafia sich selbst. Keiner weiß, wie mächtig Delgado ist. Er ist der Padrone, aber was heißt das heute schon? Alle warten ab. Nicht die Asiaten, nicht die Ladinos. Ja, das ist richtig. Grund genug, dass wir eingreifen. Und zwar sofort. Und wie sollen wir eingreifen, Harvey? Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Oh, verdammt, Harvey, das ist ein gefundenes Fressen für jeden Anwalt. Wir würden uns vor jeder Jury lächerlich machen. Meine Herren, unser Eins diskutiert nicht. Unser Eins sorgt für Recht und Ordnung. Ich habe den Bezirksstaatsanwalt im Nacken. Es muss doch einen Weg geben. Mark Sutton war erst ein halbes Jahr dabei und sah aus wie ein Werbeplakat der Army. Nur am Rande. Delgado ist in Florida. Die Kollegen in Miami haben ihn vor ein paar Wochen am Flughafen gesehen. Was zum Teufel hat er da zu suchen? Seine Frau ist vor kurzem gestorben. Wahrscheinlich ruht er sich bloß aus. Scheißegal, Florida oder Alaska. Ich will die Hintergründe wissen, damit wir was in der Hand haben, wenn er zurückkommt. Frank, Sie und Mark Sutton mit... Harvey, ich bin gerade an den Fabrettis dran. Na gut, dann Sie, Ben. Sie arbeiten in dieser Sache mit Sutton zusammen. Ben Hawkins war nicht begeistert. Ein Fall, an den er nicht glaubte, mit einem kleinen Streber als Partner. In Key West war der Padrone mit Joey unterwegs in einer Gärtnerei, um Erde für den Garten zu kaufen. Bei uns im Norden, weißt du, haben die Gärtnereien mehr anzubieten. Gartenschmuck, kleine Brunnen, pinkelte Enge, sowas. Da stießen sie auf Artie Magnus. Hey, Joey. Hallo, Artie. Artie, ich möchte dich mit meinem Vater bekannt machen. Pop, das ist Artie Magnus. Freut mich. Ganz meinerseits. Wir wollen Erde besorgen. Und Sie? Gift. Irgendein böser Schmarotzer fraß an Artis geliebten Pflanzen. Ja, manchmal hilft nichts anderes. Buddeln Sie Ihrem Dreck? Na klar, er arbeitet für die Zeitung. Ah, aber am liebsten würde er Bücher schreiben. Ich bin Lokalredakteur und teile die Reporter ein. Weißt du was, Arti? Hm? Komm heute Abend zu uns zum Essen, dann können wir ein bisschen quatschen. Über Gartenarbeiten so. Punkt 12 mittags rollte Gino von seiner Tussi herunter und wollte den Zimmerservice anrufen. Was willst du zum Frühstück? Du bist so zartfühlend. Eier, Omelette, was denn nun? Debbie begann langsam zu dämmern, dass Gino in kleinen Dosen ganz nett war. Aber mit Gino zu reisen war viel zu viel und viel zu wenig. Entscheiden Sie sich, Frau Gräfin. Ein Familiencocktail. Debbies Nachname war Martini. Bisschen früh, was? Und ein Vollkornmuffin. Beim Frühstück kündigte Gino an, dass sie nach Miami fahren würden. Wir sind doch eben erst angekommen. Und jetzt fahren wir dahin. Ich bleib hier und gehe ans Meer. Da kriegst du nur einen Sonnenbrand. Ich liebe Sonnenbrand. Halt's Maul, Debbie, ein halber Drink und schon bist du besoffen. Gino, ich verstehe dich einfach nicht. Da gibt es nichts zu verstehen. Debbie Martini lächelte, denn Gino hatte da etwas sehr Wahres und Weises gesagt. Arti, mehr Pasta? Arti Magnus nahm zum dritten Mal die Schüssel mit Linguin und Muscheln. Der Typ ist ein guter Esser. Sieht gar nicht so aus. Aber die Dünnen können ja manchmal fressen. Er ist nicht dünn, er ist schlank. Lasst ihn essen, Joey füllt sein Glas nach. Es erinnerte Arti an seine jüdische Familie, die auch den Stoffwechsel anderer Anwesender kommentierte, als seien sie nicht da. Das war sehr, sehr gut. Arti wischte sich den Mund mit der Serviette bedächtig ab. Das Zeitungsgeschäft, gefällt Ihnen das? Nicht besonders. Sie sind gebildet, intelligent. Wenn Sie es nicht mögen, machen Sie doch etwas anderes. Ich könnte schon. Es ist gar nicht so leicht, umzusteigen. Selbst in meinem Job. Dein Job? Köttern die Zehennägel schneiden. Außerdem bist du nicht gebildet. Im Zeitungsgeschäft müsst ihr wahrscheinlich eine Menge für euch behalten. Manchmal schon. Also, Arti, schon einmal etwas weitererzählt? Arti fühlt die Antwort nicht schwer. Nein, nie. In meinem Geschäft genauso. Ich kann kein Geheimnis für mich behalten. Deshalb erzählt dir auch keiner was. Kurz vor Sonnenuntergang standen Vincente und Andy an Smethers Beach vor der grünen Wasserfläche und Andy beobachtete die Anstrengungen seines in den knotigen Korallen zusammengekrümmten Chihuahua. Der Köter hat Verstopfung. Wer nicht? Das verdammte Alter. Vincente betrachtete die müde Sonne auf dem Weg ins Meer. Omerta, das ehrenwerte Schweigen. Andy, meinst du, das hat heutzutage noch irgendeine Scheißbedeutung? Was bleibt denn noch, seit dieser durchgeknallte Wallaki sein Herz ausgeschüttet hat? Wem soll man da noch glauben? Die Frage ist nicht, dem du glauben kannst. Die Frage ist, das Richtige zu tun. Da hast du wohl recht. Die Sonne verschmolz mit ihrem Spiegelbild zu einem stumpfen Pfeiler aus Feuer. Es ist angenehm hier. Sehr. Hast du ein Gefühl wie, was ist schon groß dabei, wenn ein alter Mann mal seinen Kopf frei macht? Am nächsten Morgen saß Artie Magnus an seinem Schreibtisch im Sentinel, als der Fernschreiber tickerte. Mafia-Boss in Brooklyn ermordet. Emilio Carbone, 59, Capo der Fabretti-Familie, war dabei, einen Teller frittierte Calamari in einem Fischlokal in Sheepshead Bay zu essen, als drei bezahlte Killer ihm 11-mal in Leber und Lunge schossen. Hallo? Artie, ich muss Sie sprechen. Haben Sie einen Moment Zeit? Na klar. In der Gärtnerei. Wir mögen beide Pflanzen. Vor Maulbeerfeigen und Bougainvillea saß der Patrone auf einer Holzbank und atmete den Duft von Blumen und Torf. Mir gefällt es hier. Florida verändert einen, nicht? Eine Weile herrschte Schweigen. Sie wissen, wer ich bin. Artie nickte. Sie wissen, warum ich Sie sprechen will. Artie schüttelte den Kopf. Sie wollen Bücher schreiben, aber haben Angst davor. Dann kommt plötzlich eine Chance und Sie tun so, als merkten Sie nichts. Artie sah zu den jungen Palmen hin, die sich dem Licht entgegenstreckten. Ich frage Sie, ob Sie mit mir eins machen wollen. Meine Geschichte erzählen als mein, wie sagt ihr, Ghostwriter. Oh. Haben Sie Angst? Artie nickte. Vor mir oder dem Buch? Beides. Artie, lassen Sie mich Ihnen mal erklären, wie ich Geschäfte mache. Ich setze keinen unter Druck. Ich ziehe keinen in eine Sache, die er nicht will. Wenn Sie Nein sagen wollen, dann sagen Sie es. Ich nehme es nicht übel, bei Gott nicht. Ich glaube Ihnen. Aber noch etwas können Sie mir glauben. Wenn wir einen Deal machen, dann steht der Deal. Das gilt, solange wir leben. Kapische? Artie bekam feuchte Hände. Also ich habe mir Folgendes gedacht. 5.000 im Monat, solange es dauert. Ihren Job behalten Sie. Das ist besser so. Der Punkt ist, keiner darf erfahren, was wir machen. Außer meinen Söhnen, die haben ein Recht, es zu wissen. Und mein Freund Andy, der kriegt es sowieso mit. Aber sonst keiner. Aber ein Buch ist... Nichts, bis ich tot bin. Dann gehört es Ihnen, Artie. Sie können damit tun, was Sie wollen. Eine Wolke zog über die Sonne und eine kühle Brise bewegte die Wedel der Palmen. In ein paar Stunden fliege ich nach New York. Weiß nicht, wie lange, aber nicht lange. Denken Sie darüber nach, während ich weg bin. Artie dachte daran, dass er immer noch Nein sagen könnte. Ich bin wie zugeschnürt innen. Was ersticke ich an Scheiße und Bitterkeit und Geheimnissen und Dingen, die ich für falsch halte? Ich frage Sie, ob Sie mir helfen wollen, den ganzen Mist loszuwerden. Es war Anfang Februar, als der Patrone nach Key West zurückkam und Artie Magnus in seinem Office anrief. Hallo? Und? Wann fangen wir an? In der Dämmerung saßen sie auf Joey Goldmans Terrasse. Und Artie Magnus packte seinen Rekorder aus. Nein, Artie, kein Rekorder. Vincente, das macht doch alles viel einfacher. Vergessen Sie es, Artie. Ein Rekorder, glauben Sie mir, ist wie eine geladene Pistole. Artie holte sein fleckiges Notizheft heraus, in dessen Spirale ein billiger Kugelschreiber steckte. Okay, dann mach ich mir eben Notizen. Sie wollen Notizen machen? Vincente, was wir hier machen, kann ein, zwei Jahre dauern. Kommt vielleicht auf 800 Seiten. Das kann ich nicht alles im Kopf behalten. In meinem Geschäft haben wir das. Tut mir leid, so intelligent bin ich nicht. Der Patrone nahm einen Schluck Wein und bot seinem Gast einen Teller mit Sellerie und Oliven an. Natürlich war das Problem dabei, dass verschiedene Leute sich manchmal verschieden erinnerten. Gab dann Missverständnisse und irgendwer musste dran glauben. Artie drängte den alten Mann nicht. Nur eins macht mir Sorgen. Sie machen sich Notizen und die sind dann wie Beweismaterial. Was, wenn sie unter Strafandrohung herausgerückt werden müssen? Erster Zusatzartikel zur Verfassung? Keiner kann mich zwingen, sie herauszugeben. Und ich würde sie auch nicht herausgeben. Aber was, wenn einer sie klaut? Meine Handschrift ist grauenhaft. Und ich habe auch so eine persönliche Kurzschrift. Aber, Vincente, jetzt möchte ich mal etwas sagen. Bitte. Wenn man ein Buch schreibt, wird das früher oder später eine öffentliche Sache, bekommt ein Eigenleben, wie ein Kind. Mit einem Mal kann man es nicht mehr kontrollieren. Vincente nickte, denn er wusste, was das hieß. Ich glaube, Sie müssen begreifen, dass es so ist. Sind Sie sicher, dass Sie es riskieren wollen? Noch was. Ich will keinen Tratsch wie der da hat den da oder der hat den Wagen gefahren. Mir geht es um die Tradition, um die Gründe. Vor allem will ich über mich sprechen. Vielleicht über ein paar andere Alte oder Tote. Vielleicht über die im Knast. Das heißt, eine Menge kann sich mittendrin ändern. Der Ghostwriter machte ein paar Notizen und der Padrone sah ihn an. Ich bin eine Nervensäge, was? Sie können es mir ruhig sagen. Mache ich es unmöglich? Unmöglich nicht. Nur ein bisschen kompliziert. Dann haben wir also angefangen. Ja, wir haben angefangen. Vincente hatte das überraschende Gefühl, als habe der Strom seines Lebens sich plötzlich umgekehrt. Mir ist besser, Artie. Danke. Und wie aus dem Nichts holte er einen Umschlag mit 100-Dollar-Scheinen hervor und legte ihn sanft auf den Tisch neben den Teller mit Oliven und Sellerie. In New York herrschte Schneetreiben und Tauwetter, Matsch und wieder Schnee. Harvey Mannheim und seine Leute hatten rote Nasen und verquollene Augen. Was ist mit der Carbone-Sache? Wir wissen, dass Aldo Messina den Auftrag gegeben hat. Ein Machtkampf innerhalb der Fabretti-Familie. Das ist Ihre Theorie, Frank. Wo ist Delgado? Wir haben ihn 2 Wochen beschattet. Es gibt nicht den geringsten Hinweis. Wo ist er jetzt? Wieder in Florida. Er hat Familie da unten. Seine Frau ist gestorben. Was hat seine Frau damit zu tun? Ich glaube, dass er den Auftrag erteilt hat. Ich glaube, dass wir hier nicht mehr von krimineller Vereinigung reden, sondern von vorsätzlichem Mord. Was hätte Delgado von Carbones Tod? Carbone hat sich breit gemacht. Gastgewerbe, Fernfahrer, paar wichtige Gewerkschaften. Aber das passt nicht. Das Büro geht davon aus, dass der Mord an Emilio Carbone mit Vincente Delgado in Verbindung steht. Ben, Mac, euer Job ist es, die Verbindung herauszufinden. Heißt das, Sie schicken uns nach Florida? Ja, ich schicke euch nach Florida. Joey Goldman hatte gerade die Abendnachrichten abgeschaltet, als Gino auftauchte. Ich wusste gar nicht, dass du wieder in der Stadt bist. Ist Papp da? Joey roch Aftershave, Bourbon und Streichkäse. Er ist draußen auf der Terrasse mit jemand. Mit wem? Du kennst doch Artie, den Zeitungsmenschen. Ich muss mit Papp reden. Hallo, Debbie. Hi, Joey. Ist Sandra da? Leider nein. Draußen auf der Terrasse saß der Padrone mit seinem Ghostwriter. Hey, Papp. Muss dringend mit dir reden. Sag Artie hello. Hello. Ich muss mit dir und deinem Bruder reden. Pap, können wir beide vielleicht allein... Ich habe etwas Wichtiges... Ich habe euch beiden etwas zu sagen. Ach, hallo, Debbie. Hi. Du bleibst hier bei Artie. Eine leichte Brise brachte den Geruch von Kokos und Seetang und Schatten tanzten um den Pool. Jetzt sind nur noch die unwichtigen Leute übrig. Sieht so aus. Sie sollte ich wohl nicht dazu zählen. Von mir aus schon. Sie sind immerhin ein Freund von Mr. Delgado. Und Sie sind eine Freundin von 2 Mr. Delgados. Und was tun Sie, Debbie, wenn Sie in New York sind? Sie werden lachen. Mal sehen. Ich arbeite in einem Hundesalon. Artie lachte nicht. Ich wasche ihr Fell, stutze ihre Ponys, Pudeln lackiere ich manchmal die Pfotennägel. Artie lachte noch immer nicht. Ein blöder Job. Mögen Sie Hunde? Ich liebe Hunde. Ich liebe Zeitungen nicht. Ich wollte Tierärztin werden. Und? Ich war nicht intelligent genug. Och, wer hat das gesagt? Na, alle. Was die da drin wohl zu bereden haben? Die 3 saßen in Joey Goldmans Arbeitszimmer. Gino, es sieht so aus, als ob dir etwas ganz schwer auf dem Magen liegt. Also mach schon, ich höre. Pop, die Sache ist die. Seit ich hier in Florida, Miami, Key West, hab gedacht... Warum kümmere ich mich nicht ein bisschen, was ich sagen will? Also dieses Geschäft in Miami. Von was für einem Scheißgeschäft in Miami redest du überhaupt? Du weißt schon, Jolly Ponte. Ponte ist sein Boss. Du redest mit Jolly Ponte, ohne mich vorher zu fragen? Pop, das ist nicht fair. Nach all dem Scheiß, den ich in Miami für die Familie... Hör mit dem Gelaber auf und erzähl mir, was da verdammt nochmal abläuft. Okay. Ponte hat dieses Ding am Laufen mit geklauten Autos nach Südamerika. Weiß ich. Aber um die Autos auf die Schiffe zu kriegen, braucht er die Hafenarbeiter in Miami. Weiß ich auch. Also denke ich mir, wenn er die benutzt, muss er uns... Das ist eine interne Angelegenheit von Miami, Gino. Die Gewerkschaft gehört uns nicht mehr. Seit wann? Das weißt du verdammt genau. Seit meinem Deal mit Carbone. Das war kein Deal, Pap. Das war eine Schenkung. Gino, willst du deinem Vater erzählen, was ein Deal ist und was nicht? Also, Jolly Ponte erzählte mir, er zahlt schon nach New York an die Fabrettis. Und er muss nicht doppelt... Da hat er recht. Aber ich finde, der Deal mit Carbone ist mit Carbone gestorben. Der Deal ist zwischen den Familien. Pop, du lässt zu, dass die Leute uns verscheißern. Gino, jetzt hör mal. Du hältst dich da raus und gehst Jolly Ponte aus dem Weg. Kapische? Gino brütete dumm vor sich hin. Bob, du wolltest doch was mit uns besprechen. Ein andermal, ich habe mich genug geärgert. Andy the Dandy saß mit seinem Chihuahua im Schuss am Meer und sah in die untergehende Sonne. Hallo Andy. Ben Hawkins und Andy kannten sie von früher. Ja, wen haben wir denn da? Mark Sutton war Andy neu. Gratuliere, Ben. Wusste gar nicht, dass Sie einen Sohn haben. Das ist Agent Mark Sutton. Muskelmann, du verstellst mir die Aussicht. Wir untersuchen den Mord an Emilio Carbone. Wie bist du nur darauf gekommen, dass ich es war, Kleiner? Okay, ihr habt mich erwischt. Der gute alte Andy. Immer zu einem kleinen Scherz aufgelegt. Vicente Delgado ist in der Stadt. Hawkins, glauben Sie, das ist die richtige Kleidung für Key West? Zerdrückte Flatterhosen und Hawaii-Hemd? Wir sind doch nicht in Palm Beach. Ihr Muskelmann ist da richtig angezogen für Key West. T-Shirt, enge Shorts. Die Jungs auf der Duval Street werden ganz scharf auf ihn sein. Haben Sie Delgado gesehen? Muss doch nett sein, einen alten Freund wiederzutreffen. Voller Terminkalender. Heiße Dates. Jede Menge Weiber sind hinter mir. Es heißt, Delgado hat den Mord an Carbone in Auftrag gegeben. Na, sowas saublödes. Gino ist auch hier. Wir dachten, es findet vielleicht eine kleine Besprechung statt. Dann machen Sie doch mal eine Besprechung mit Gino. Mal sehen, ob Sie zwei Worte von seinem Gelaber verstehen. Andy, Sie tragen mir doch nichts nach. Ich bin im Ruhestand. Was uns betrifft, sind Sie nicht im Ruhestand. Wo haben Sie eigentlich den Typ aufgetrieben? In der Turnhalle von einer Highschool? Seien Sie doch nett, Andy. Vielleicht können wir Ihnen auch mal einen Gefallen tun. Das können Sie. Sagen Sie Ihrem Muskelmann, er soll mir aus der Sonne gehen. Vincente Delgado saß mit seinen Söhnen im Garten und sagte ihnen, dass er in einem Buch aus seinem 73-jährigen Leben erzählen werde. Bob, ich finde das richtig gut. Ich freue mich für dich. Und du, Gino, was sagst du dazu? Ich finde das falsch. Wenn du die Wahrheit hören willst. Du vor allem. Dich ausquatschen. Ich finde, das stinkt. Gino, worüber reden wir denn hier? Sizilianische Geheimzeichen, verstohlene Absprachen? Meinst du, Pop breitet dunkle Geheimnisse aus, die jemand schadet? Darum geht's nicht. Worum denn? Der Punkt ist, dass... wie wir sind. Wie wir Geschäfte machen. Das ist anders. Wie anders? In jeder Beziehung, Pop. Es ist... ja? Er gehört nicht dazu. Ist nicht mal Italiener. Verdammt, er ist Jude. Und mit dem willst du jetzt... Bist du eifersüchtig, Gino? Ach, leck mich doch. Ach, je länger du laberst, umso weniger kommt raus, worum es geht. Verdammt, ich will keinen Ärger haben. Ist das so schwer zu kapieren? Gino, Pop wird nicht... Du bist auch kein Delgado. Vielleicht kriegst du ja von deinem Judenfreund eine Beteiligung. Das reicht, Gino. Ich habe mich entschieden, ich mache das. Aber ich werde nichts tun oder sagen, was dir oder der Familie Ärger oder Schande machen würde. Kapische? Gino kochte vor Wut, als er im Hotel ankam, und auch er hatte eine Entscheidung getroffen. Morgen geht's ab nach Miami. Oh, Jesus, Gino, nicht schon wieder. Bestell mir einen Drink. Andere Leute kommen nach Florida, um zu relaxen. Du rast da rum wie eine durchgedrehte Küchenschabe. Du sollst mir einen Drink bestellen. Können wir nicht mal 5 Minuten an einem Ort bleiben? Ich fahre. Wenn du bleiben willst, bleib. Ist mir scheißegal. Am nächsten Vormittag fasste Debbie sich ein Herz und rief Joeys Frau Sandra an, die sie zu ihrer Freude einlud. Weißt du, Debbie, es ist immer ein Glücksspiel. Als ich mich mit Joey einließ, war es auch ein Glücksspiel. Aber Joey ist doch so nett, so normal. Als ich ihn kennenlernte, wusste er das noch nicht. Was hat ihn dann verändert? Florida? Nein, nein, das war schon vorher. Sonst wäre er nie über Staten Island hinausgekommen. Gino wird sich nie ändern. Sandra verkniff sich gerade zu sagen, dann lass die Finger von ihm, als Andy the Dandy auftauchte mit seinem Chihuahua im Arm. Tag, Sandra. Ist dein Schwiegervater da? Im Garten, wie immer. Andy, das ist Debbie. Sie ist mit Gino hier. Sehr erfreut. Debbies Aufmerksamkeit richtete sich gleich auf den Hund. Und wer ist dieses kleine Pelzgesicht? Das ist Don Giovanni. Der älteste und nichtsnutzigste Köter der Welt. Er hat ein paar Probleme, nicht? Er hat arge Verstopfung. Ich weiß nicht einmal mehr, wann er das letzte Mal... Oh, armes Hundchen. Debbie berührte den Bauch des zitternden Tieres, der hart und knotig war wie eine Kartoffel. Gibt es hier einen Reformladen in der Gegend? Debbie, ich lebe von Fleischklößchen und Würstchen. In der Southard Street ist einer. Kaufen Sie sich Leinsamen. Leinsamen? Sie nehmen einen Esslöffel voll davon, simmern es auf kleiner Hitze in einer Vierteltasse Paraffinöl. Geht auch Olivenöl? Egal. Eine halbe Stunde simmern, kalt werden lassen und mit dem Hundefutter vermischen. Woher wissen Sie das alles? Debbie wurde auf einmal verlegen und streichelte den Hund. Sie sind ein intelligentes Mädchen. Das bin ich wirklich nicht. Einem alten Mann widerspricht man nicht. Ich sage dir, du bist ein intelligentes Mädchen. Draußen im Garten beschnitt der Padrone Bougainvillea. Er war barfuß und hatte ein rotes Tuch um den sehnigen Hals geknotet. Was gibt es, Andy? Das FBI ist in der Stadt. Der Padrone schwieg. Hawkins und so ein neuer Wunderknabe haben nach der Carbone-Sache gefragt. Der Padrone sagte noch immer nichts. Vincente, ich sollte nicht fragen. Dann lass es. Die papiernen Blüten der Bougainvillea flatterten in der Brise. Die Typen vom FBI können mich jederzeit hochgehen lassen, das habe ich gewusst, als ich den Job übernahm. Die Macht, die sie haben, ist einfach unglaublich. Es gehört in die gesamte gottverdammte Welt. Aber hier unten sollen sie mich in Frieden lassen. Hawkins ist ja okay. Ohne guten Grund kriegt er dich nicht ran. Und dieser Neue? Strengt sich fürchterlich an. Ich glaube kaum, dass er einem eine faire Chance gibt. Eine faire Chance vom FBI, Andy. Und wovon träumst du nachts? Charlie Ponte hatte sein Hauptquartier im Hinterzimmer eines Restaurants am Hafen von Miami. Da bist du also wieder, Gino. Charlie Ponte, ein kleiner, gepflegter Mann, saß mit krummem Rücken hinter einem Ungetüm von Schreibtisch. Ich hab doch gesagt, dass ich wiederkomme. Setz dich. Ich habe mit meinem Vater gesprochen. Der Deal lief nicht mit den Fabrettis, der lief mit Carbone. Es gibt keinen Deal mehr. Gino, ich würde das lieber von deinem alten Herrn selber hören. Mr. Ponte, er trauert um meine Mutter. Du weißt, dass ich Ärger mit den Fabrettis kriege. Mr. Ponte, die Pugliese sind immer noch die führende Familie. Mein Vater ist und bleibt Capo de tutti capi. Wir kümmern uns um die New Yorker Probleme. Also gut, Gino, wenn du meinst. Aber die Fabrettis, die sind jetzt dein Problem, nicht meins. Gino schien ganz cool, wie sein Vater es ihm beigebracht hatte. Und das Geld, Mr. Ponte? Gib mir etwas Zeit, Gino. Übermorgen kriegst du die erste Rate. Der Padrone und sein Ghostwriter saßen wieder auf der Terrasse und auf dem Tisch stand eine Flasche Chianti und ein Teller mit scharfem Käse und gegrillten Peperoni. Autorität. Nur darum geht es. Wie man damit umgeht. Verstehen Sie? Nicht zu Recht. Wie ich es sehe, kann man Autorität auf dreierlei Art verstehen. Zuerst einmal, dass es keine Autorität geben soll. Man lässt die Leute tun, was sie wollen. Artie schaute von seinen Notizen auf und nickte. Die andere Art, Autorität zu verstehen, ist, sie zu akzeptieren, wie sie ist. So machen es die meisten. Weil die anderen die Macht haben. Genau. Und man muss entscheiden, ob man es hinnimmt oder einen Weg findet, es zu umgehen. Kennen Sie Sizilien? Artie knapperte ein Stück Käse und schüttelte den Kopf. Sizilien ist, wie soll ich es sagen? Wissen Sie, Sizilien ist ein verdammt schönes Land. Das einzige Problem, es ist nicht sizilianisch. Da steht ein wunderbarer Tempel, aber der ist griechisch. Und da am Strand steht eine klotzige Festung, die ist arabisch. Und auf dem Hügel, da steht ein Riesenpalast. Den hat irgendein scheiß Franzose gebaut, der dem König von Spanien eingeblasen hat. Verstehen Sie? Deshalb ist es für die Sizilianer eine alte Angewohnheit, sich zu fragen, Moment mal, wer hat denen eigentlich das Recht dazu gegeben? Also wenn du nicht an Anarchie glaubst und die Autorität, die an der Macht ist, nicht akzeptierst, was bleibt dann? Du wirst selber die Autorität. Inoffiziell natürlich. Cosa Nostra. Unsere Sache heißt das. Sonst nichts. Am nächsten Nachmittag gegen 4 erschienen Ben Hawkins und Mark Sutton bei Artie Magnus im Sentinel. Was kann ich für Sie tun? Die FBI-Agenten zeigten ihre Dienstausweise. Was führt Sie nach Key West? Ein Freund von Ihnen. Sie haben ihn gestern Abend besucht. Joey Goldman? Ja, wir sind befreundet. Kennen Sie seinen Vater? Ja, sicher. Sie wissen, wer er ist? Wissen Sie, wer Joey Goldmans Vater ist? Ja, weiß ich. Er ist ein gefährlicher Krimineller. Er sitzt im Schatten und beschäftigt sich im Garten. Mr. Magnus, Sie scheinen nicht auf dem Laufenden zu sein. Vor ein paar Wochen hat es in New York einen Mafiamord gegeben. Davon habe ich gelesen. Wir sind hier wegen Informationen. Sie kennen diese Leute. Artie dachte daran, was Vincente über Autorität gesagt hatte. Tut mir leid. Ich mag diese Leute. Sie beide kenne ich überhaupt nicht. Sie wissen doch, was eine kriminelle Vereinigung ist. Na sicher. Keins meiner liebsten Gesetze, aber... Meine Herren, haben Sie ein wenig Geduld mit mir, wenn ich etwas schwer kapiere. Wollen Sie mir drohen? Wir deuten nur an, dass es in Ihrem eigenen Interesse sein könnte, mit uns zu kooperieren. Gino war mit seinem gemieteten Thunderbird unterwegs nach Miami Beach. Debbie, ich lass dich da also in einem Café. Ich bin in einer, anderthalb Stunden wieder zurück. Und dann geht's straight zum Airport. Debbie Martini wartete den ganzen Abend und die folgende Nacht. Dann fuhr sie zu Sandra und Joey Goldman und erzählte ihnen, was los war. Nachmittag saßen die beiden Frauen im Garten und tranken Kaffee. Debbie, darf ich dich was fragen? Sicher. Für dich war die Sache mit Gino doch schon gelaufen. Ich denke schon. Dann bleib dabei. Tot oder lebendig, mach nicht mehr aus ihm, als er dir bedeutet hat. Tu dir das nicht an. Hoch am Himmel zog eine Schar Ibisse dahin. Und was hast du jetzt vor? Wieder nach Hause, denke ich. Heim nach Queens. Da habe ich meinen Job und alles. Debbie schluckte und sah hinunter in den Pool. Warum bleibst du nicht ein bisschen bei uns? Sandra, ich... Um über alles nachzudenken. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sag einfach ja. Joey und Vincente saßen in Joeys Arbeitszimmer und von draußen fiel das lavendelfarbene Licht des Abends herein. Also eine bis anderthalb Stunden... Wie lange braucht man von South Beach nach Coconut Grove und zurück? Etwa so lange. Der Padrone griff zum Telefon und wählte aus dem Gedächtnis eine Nummer. Ja? Wo ist mein Sohn? Woher zum Teufel soll ich das wissen? Ich weiß, dass er bei dir war. Ja, dann ist er weg. Mit wem? Freunden aus New York. Was für Freunden, Jolly? Vincente, hör mal. Zieh mich in diesen Scheiß nicht rein. Jolly, wovon redest du überhaupt? Sieh mal, du wirst die Spielregeln mit den Fabrettis ändern. Mir ist das scheißegal. Aber mach das mit den Fabrettis aus und schick mir nicht Gino, um mir zu sagen, dass alles wieder beim Alten ist. Langsam und leicht benommen legte Vincente den Hörer auf. Was ist, Bob? Er hat mich hintergangen, Joey. Lebt er noch? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass Ponte ihn erledigt hat. Er hat ihn einfach an die Fabrettis ausgeliefert. Sollen wir in New York anrufen? Ich weiß nicht. Der Padrone gestattete sich den Ansatz eines bitteren Lächelns. Joey, ich muss an die frische Luft. Draußen war inzwischen Artie Magnus bei Sandra und Debbie. Artie, ich habe völlig vergessen. Macht nichts, wenn es nicht passt. Es war ein hektischer Tag. No problem. Aber eins, Vincente, es ist vielleicht nicht der richtige Moment, aber ich muss Ihnen noch etwas persönlich sagen, bevor ich gehe. Vincente begleitete Artie durch den Garten vors Haus. Nun? Zwei Typen vom FBI kamen zu mir ins Büro. Sie wollten über Sie sprechen. Danke, dass Sie es mir gesagt haben, Artie. Eine Menge Leute hätten nicht den Mut gehabt, mir das zu erzählen. Wieso? Viele würden denken, es sei gefährlich, wenn das FBI bei Ihnen aufkreuzt und ich es erfahre. Ist Ihnen gar nicht in den Sinn gekommen, was? Der Ghostwriter schüttelte den Kopf. Sie glauben an das Gute im Menschen, stimmt's, Artie? Der jüngere Mann zuckte die Achseln. Beste Voraussetzung für einen lausigen Journalisten. Ich bin ein lausiger Journalist. Am nächsten Vormittag fand Andy D'Ambrosia den Padrone im Garten auf einem Stuhl sitzend. Andy, du bist wunderbar. Wenn was nicht in Ordnung ist, weißt du Bescheid. Willst du mit mir reden, Vincente? Weißt du, ich sitze hier und denke, dass es einfach nicht fair ist, wenn gerade am Ende was schiefläuft. Ein leichter Wind brachte den Geruch von Kalkstein und Seetang. Gino hat sich ziemlich in die Scheiße gesetzt. Vielleicht ist er nicht mal mehr im Leben. Der Padrone erzählte, was er von Ginos Fiasko wusste. Marone. Was zum Teufel soll ich tun? Wenn er nicht tot ist, ist er bei Messina. Und zu Messina kann ich nicht gehen. Du brauchst einen Mittelsmann. Jemand, der weiß, wie man eine Situation beruhigt und die Leute nicht noch nervöser macht. So eine Art Diplomat. Einer, den sie alle respektieren. Die beiden alten Männer schwiegen, bis Andy plötzlich aufsah, einen Ausdruck von Entschlossenheit im Gesicht. Nein, Andy, darum kann ich dich nicht bitten. Tust du ja gar nicht. Vielleicht lebt er nicht einmal mehr. Du hast das Recht, es wenigstens zu wissen. Der Padrone und sein Freund standen langsam auf und küssten einander auf die schlaffen Wangen. Andy, ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Dann lass es. Abends war Artie Magnus wieder einmal bei den Goldmans zum Essen eingeladen. Debbie hatte gekocht und es gab grobe Bratwürste mit Peperoncino und Fenchelsamen, gebratene Paprika und Thymiankartoffeln. Debbie, Sie können fantastisch kochen. Kann ich nicht, aber trotzdem danke. Bescheiden wie immer. Bescheidenheit bei einer Frau ist etwas Schönes. Und etwas sehr Seltenes bei einem Mann. Die leise Anspielung auf Gino genügte, die Stimmung abzuwürgen. Artie versuchte, die Situation zu retten und wollte Debbie Wein nachgießen. Für mich nicht mehr. Mal etwas anderes. Wie lange bleiben Sie noch? Debbie warf Sandra einen scheuen Blick zu. Habt ihr ihr noch nichts von den Hirschen auf No Name Key erzählt? Joey und Sandra schüttelten den Kopf. Ah, Debbie, das würde Ihnen gefallen. Die kleinsten Hirsche der Welt, die gibt es nur dort. Sie nehmen mich auf den Arm, was? Mit winzigen Geweihen, wie von einem Spielzeug. Artie, stimmt das? Aber wenn ich es doch sage? Dann sollten Sie es Debbie auch mal zeigen. Als Artie nach Hause kam, fand er alles verwüstet und seine alten Notizbücher waren gestohlen worden. Am nächsten Tag sah es in Artis Büro nicht besser aus und er rief Joey Goldman an. Joey, ich habe ein Problem. Wir haben auch Probleme, Artie. Artie erzählte von den Einbrüchen. Weißt du, was du tun solltest? Nimm den Eldorado und zeig Debbie die Hirsche. Joey, hörst du überhaupt zu? Ich habe Angst gekriegt. Also ich brauche ein wenig Zeit. Ich muss mit meinem Vater reden. Und du fährst mit Debbie zu den Hirschen, okay? Ich freue mich ja so. Debbie, Sie sind fabelhaft. Darf ich Sie was fragen? Nur zu. Sind Sie schwul? Wie kommen Sie darauf? Ja, Key West und so. Sie sind witzig, nett, aufmerksam. Warum sind Sie nicht mit jemand zusammen? Verheiratet? Wie wär's mit... War ich schon? Oh, ich wollte nicht... Nein, no problem. Lief eigentlich alles gut, aber mit der Zeit hatte ich den Eindruck, sie hielt mich für einen Versager. Hat sie das gesagt? So nicht. Was hat sie gemacht? Rechtsanwältin. Kluge Frau. Oh ja. Aber ich denke, glücklich sein ist auch etwas. Sie sahen die Hirsche und waren sehr, sehr glücklich. Abends zu Hause dachte Artie noch einmal über alles nach. Gino, die Notizbücher und so weiter. Dann rief er Joey Goldman an. Er müsse ihn sprechen, jetzt gleich. Und er solle seinen Vater mitbringen. Die Sache ist doch klar. Gino hat irgendwem von dem Buch erzählt, oder? Artie, was du da sagst, ist eine Beleidigung. Joey, glaubst du, du sprichst für mich? Red weiter, Artie, ich höre zu. Vincente, das erste Mal, dass wir miteinander gesprochen haben, fragten sie mich, ob ich je ein Geheimnis verraten hätte. Ich habe ihnen damals die Wahrheit gesagt. Und das gilt immer noch. Und jetzt sage ich, von unserem Buch ist etwas durchgesickert. Ich weiß nicht, was mit Gino los ist, aber ich weiß, dass ihr ein Problem habt. Und das Problem ist Gino. Und zwar für uns alle. Oder liege ich falsch? Draußen raschelte der Wind und brachte mit sich die Gerüche vom lauen Meer. Mein Sohn. Arti, den Ärger, den ich Ihnen gemacht habe, vergeben Sie mir bitte. Der Padrone saß da, steif wie eine ägyptische Statue. Am nächsten Morgen erschien Mark Sutton bei Arti Magnus im Büro und zeigte ihm ein Foto von Debbie und Andy D'Ambrosia. Na, und? Gut aussehende junge Frau, hm? Für Sie ein bisschen zu groß. Mark Sutton ließ seine Muskeln spielen. Es scheint, Sie sind miteinander liiert. Und Sie sind von der Sitte? Mr. Magnus, ich versuche doch nur, Ihnen zu helfen. Ihre Freundin da, wussten Sie, dass sie wegen eines Drogendelikts auf Bewährung ist? Arti versuchte, nicht überrascht auszusehen. Wir sind in Key West. Soll ich etwas schockiert sein? Sie ist mit Kokain erwischt worden. Nicht nur ein bisschen für den Eigenbedarf. Wollen Sie mir erzählen, dass sie ein Dealer ist? Sie ist verurteilt worden und kam mit einer Bewährung davon. Teil der Bewährung, kein Kontakt mit Kriminellen, wie Andy, wie Gino, wie Vincente. Comprende? Wir geben die Fotos weiter und sie geht ab. Für 2-3 Jahre. Und danach ist sie nicht mehr dieselbe, glauben Sie mir. Was zum Teufel wollen Sie von mir? Ist doch klar. Das Mädchen oder der Gangster, beide können Sie nicht beschützen, Mr. Magnus. Abends nach Sonnenuntergang machten Arti und Debbie einen Spaziergang hinunter zum Meer. Wir müssen miteinander reden. Kleine Wellen plätscherten gegen die Korallen. Ich schreibe ein Buch mit Vincente. Ich habe keinem davon erzählt, aber es scheint, dass alle Welt es schon weiß. Das FBI ist deshalb hinter mir her. Ich verstehe nicht. Debbie, sie drohen mir. Sie wollen dir Schwierigkeiten machen, wenn ich nicht mitmache. Die Sache mit deiner Bewährung. Debbie biss sich auf die Lippe und Hitze schoss durch ihren Körper. Ich hätte dir erzählen sollen. Aber es war so wenig Zeit. Geht mich ja gar nichts an. Hör zu. Ich habe mein Leben lang die falschen Kerle erwischt. So vor etwa einem Jahr war ich mit einem zusammen, der hieß Mikey. Schien nett zu sein. Naja, stellte sich heraus, er ist völlig durchgedreht. Kokser und ein ziemlich großer Dealer. Schließlich hatte ich satt, gehe zu ihm, um Schluss zu machen. Und genau an dem Tag wird er gebastelt. Kriegt 5 Jahre. Ich ohne Vorstrafen und gar nichts. Kriege Bewährung. Sagt die Richterin, Miss Martini, ich könnte Sie freisprechen, aber damit würde ich Ihnen keinen Gefallen tun. Sie haben jetzt die Gelegenheit, etwas besser nachzudenken. Und dann läufst du Gino in die Arme. Dämlich, ich weiß. Du brauchst nicht weiter darüber zu reden. Arti, tu nichts gegen Vincente meinetwegen. Versprich mir das. Damit könnte ich nicht leben. Ich habe Fehler gemacht und werde auch dafür zahlen. Aber... Vielleicht solltest du mich jetzt nach Hause bringen. Zu mir nach Hause. Ich liebe dich, Arti. Ich liebe dich, Debbie. Auf den Flügeln neuen Glücks machten sie sich auf zu dem kleinen Häuschen, wo Gino auf sie wartete, mit einer Pistole im Schoß. Zur selben Zeit klingelte bei Joey Goldman das Telefon und Vincente nahm ab. Vincente, ich kann nicht lange sprechen. Ich habe Gino gesehen. Er lebt. Aber Vincente, hör zu. Ich habe ihn bei Messina gefunden. Irgendetwas stimmte nicht. Das sagt Gino zu mir. Er will nicht, dass ich heimfahre oder mit irgendwem spreche. Sie haben mich gekidnappt. Wie kannst du da anrufen? Erzähle ich dir später. Vincente, hör zu. Ich hoffe, dass ich falsch liege, aber... Ich denke, Sie haben Gino gezwungen, deinen Freund Arti zu erledigen. Zu Messina würde das passen. Er ist schon unterwegs, Vincente. Wahrscheinlich ist die Sache inzwischen gelaufen. Tut mir leid. Danke, Andy. Danke. Joey und Vincente nahmen den Eldorado und fuhren zu Artis Häuschen, wo sie noch gerade sahen, wie Ginos Thunderbird davonschoss. Sie folgten ihm auf den Highway. Golf und Meer schimmerten zwischen Kalksteinschutt und Mangroven. Der Thunderbird bog auf eine unbefestigte Straße ab. Der Weg endete im Morast. Im blassen Mondlicht standen Debbie und Arti im schleimigen Wasser und hinter ihnen Gino, eine Pistole in der Hand. Gino, tu die Kanone weg! Rob! Halt dich da raus! Aber der Padrone kam näher. Weg mit der Kanone, hab ich gesagt. Scher dich um deinen eigenen Kram, Rob! Die beiden haben nichts getan. Boah, du kapierst einfach nicht. Plötzlich hatte auch Vincente eine Pistole in der Hand. Tu die Kanone weg, bitte. Bob, ich kann nicht. Gino, bitte. Wie die Sache steht, heißt es, die oder ich. Gino. Dann du. Der Padrone stand starr im Mondlicht, archaisch wie eine Statue. Joey Goldman handelte wie in Trance. Er fuhr den T-Bird mit Ginos Leiche tief ins Wasser und warf den 38er seines Vaters weit hinaus in den Ozean. Schweigend fuhren sie nach Key West zurück. Joey setzte Debbie und Artie an dessen Häuschen ab. Drinnen warteten Ben Hawkins und Mark Sutton. Was zum Teufel haben Sie hier zu suchen? Hier ist ein Verbrechen geschehen. Sehen Sie sich das rausgerissene Telefon an. Hawkins blickte finster drein und Agent Sutton spielte mit seinen Muskeln. Was ist hier passiert? Sie können nur eine Person schützen. Plötzlich zeigte Debbie mit einem langen roten Fingernagel auf ein kleines Metalltischchen. Dein Notizheft, Artie. Es ist nicht mehr da. Artie ging auf die Küchentür zu, aber Mark Sutton stellte sich ihm in den Weg. Das ist mein Haus. Artie sah das fleckige Notizbuch auf der Anrichte liegen. Da haben wir es ja. Wenn Sie denken, dass das irgendwas ändert. Ich denke, das ändert eine Menge. Ihre Fingerabdrücke auf den privaten Aufzeichnungen eines Journalisten. Das macht sich gar nicht gut, Sutton. Sie wollen mir drohen? Darauf können Sie Gift nehmen. Sutton sah zu Hawkins, aber das düstere Gesicht des Mannes bot ihm keinen Trost. Hör mal zu, Freundchen, du behauptest, du könntest uns Schwierigkeiten machen. Ich weiß, dass ich dir welche machen kann. Du lässt uns in Ruhe und wir vergessen das Ganze. Debbie und Artie sahen einander an und der Blick war eine Umarmung. Nimm den Deal an, Mark. Glaub mir, wenn das rauskommt, ist deine große Karriere im Arsch. Ein paar Wochen später besuchte der Padrone Artie, der mit Debbie in seinem Garten arbeitete. Debbie, ich möchte mal einen Augenblick alleine mit Artie sprechen. Ich mache uns einen Eistee. Seit Ginos Tod hatte Vincente sein Zimmer in Joeys Haus kaum verlassen, kaum gegessen, kaum gesprochen. Ich muss nach New York zurück, Artie. Willst du wirklich zurück? Wo sie jetzt Messina wegen der Carbone-Sache anklagen, ist da oben das Chaos. Ich habe eine Verpflichtung. Und was wird aus unserem Buch? Hat keinen Sinn, Artie. Vincente, wir haben einen Deal. Aus dem kannst du nicht einfach aussteigen. Der lebt, solange wir leben. Artie, das ist es nicht. Als wir angefangen haben, dachte ich, ich hätte etwas Wichtiges zu sagen, etwas weiterzugeben. Aber so... Lass dir etwas sagen, Vincente. Man schreibt kein Buch, um zu erzählen, was man weiß. Man schreibt ein Buch, um herauszukriegen, was man weiß. Es wird mir fehlen, mit dir zu reden, Artie. Wir haben noch viel miteinander zu reden, Vincente, viel. Stille Tage in Key West. Kriminalhörspiel nach dem Roman Sunburn von Lawrence James. Aus dem Amerikanischen von Jacqueline Tschuss. Mit Matthias Ponier, Manfred Steffen, Mogens von Gado, Walter Renneisen, Axel Milberg, Udo Wachtfeitel, Frauke Pohlmann und anderen. Saxophon und Klarinetten Michael Riesler. Ton und Technik Günter Hess und Daniela Röder. Regieassistenz Christiane Klenz. Komposition Peter Zwetkow. Hörspielbearbeitung und Regie Peter Michel-Ladiges. Produktion Bayerischer Rundfunk 2000. Redaktion Erwin Weigel.